Und damit einen wunderschönen guten Morgen hier zur kurz dazwischen geblubbert die Folge 65. Ja, moin, moin, moin, sag ich mal. Hoffe, ihr habt alle einen Kaffee oder was ihr sonst braucht, um in den Tag zu starten. Ich versuch's mal mit dem Spezi heute früh. Ich mag ja keine warmen Getränke. Nicht so wirklich. Was machen wir denn heute? Ich weiß es noch gar nicht. Die Kinder sind gerade aus dem Haus. Dann haben wir schon mal den Programmpunkt für heute erledigt. Und als zweites steht hier heute an, so ein bisschen Audio-Setup mal wieder zu testen und gedönen. Und eigentlich wollte ich ja nicht nochmal das Overpod hier im Podcast erwähnen. Was heißt erwähnen? Aber es ist nun mal so, ich versuch's halt nochmal heute damit. Und das heißt auch Soundboard dabei. Wow, hier Radio und so, ne? Und mal gucken. Ich hatte jetzt Kontakt halt öfter mit dem Sean, der das Ding hier bastelt, und haben ein bisschen hin und her geschrieben, und ich habe ihm auch mein Audio-Setup mal geschickt und gesagt, hier so und so, das habe ich, den und den Rechner, die Ubuntu-Version, dann den Chromium und hin und her. Und er hat gebastelt und meinte, sei doch so gut, probier es nochmal aus. Das mache ich natürlich gerne dann, wenn das so da hier auf Kundenwunsch quasi direkt hier angepasst wird. Also was ich jetzt gefunden habe, ist total cool. Schon mal, dass ich jetzt weiß, wo ich das Mikrofon auswählen kann. Da steht jetzt unter dem, wie heißt denn diese Lautstärkeanzeige, wo man sieht, ob man welchen Pegel man gerade da lautstärketechnisch aufnimmt. Da steht jetzt unten H2 Digital Recorder. Das ist ja schon mal was. Da sieht es schon mal so aus, dass ich zumindest das richtige Mikrofon angewählt habe. Jo, und Soundboard ist bestückt nach wie vor mit den Sounds, die defaultmäßig dabei sind. Sowas hier zum Beispiel. Und Intro und Outro habe ich wieder mit dran. Was heißt mit dran? Habe ich mit hochgeladen. Das ist jetzt quasi hier in meinen Sounds mit drin. Und ja, schauen wir mal, ob das was wird oder nicht. Ja. Gut, ansonsten hatte ich gestern schon gesagt, die Kleine ist heute zum Geburtstag weg. Nach der Schule direkt, also die sehe ich erst wieder. Und ja, dann schauen wir, die Mittlere kommt irgendwann nach der Schule dann heim. Das heißt, eigentlich ist jetzt schon Wochenende, so ein bisschen, ne? So, letzter offizieller Programmpunkt war heute das Aufstehen und das in die Schule schicken. Ich bringe die Kinder ja nicht mehr, die fahren ja zum Glück jetzt selber mit dem Bus. Und ja, jetzt sitze ich hier wie immer in meiner Küche. Habe jetzt mal, wie gesagt, das hier alles mal so angeschlossen und schau, was man damit jetzt anfangen kann. Ja, was war gestern? Gestern war eigentlich ganz witzig. Ich habe hier spaßeshalber dieses Video hochgeladen. Da gab es tatsächlich sogar positives Feedback drauf. Ihr seid bekloppt, aber naja. Okay, der Kanal ist da. Vielleicht ist ja irgendwann mal was zum Filmen, was lustig ist. Dann kann man das ja da mal drauf schieben. Aber so dieses richtige Vlog machen, das wird wahrscheinlich nicht meins werden. Das ist mir dann doch, ist nicht so ganz meine Welt. nicht wirklich. Ich weiß nicht. Dann müsste man vielleicht auch tatsächlich eine gescheite Kamera kaufen. Und das kennt er, dann geht das wieder los. Kaufst du die Kamera, dann brauchst du Software. Hast du die Software, dann brauchst du am Ende einen neuen Rechner. Und dann geht das nach oben hin wieder ohne Ende. Ja, das ist jetzt nicht dran im Moment. Nicht so wirklich. Jo, so sieht das aus. Mal hier als kleine Statusmeldung aus dem kurz dazwischen geblubbert Podcast, Versuchslabor, ich, wie auch immer das Ding heißt. Nein, es heißt kurz dazwischen geblubbert. Das haben wir jetzt, glaube ich, klar, das Konzept trägt. Glaube ich, hoffe ich. Das kann ich ja nicht beurteilen. Aber gut, ja, dann lange Rede, kurzer Sinn. Ich schaue mal noch, dass ich noch irgendwas Lustiges, was haben wir hier noch? Ach, das ist dieses Radio. Das ist irgendwie laut. Naja, okay. Also, ich freue mich aufs Wochenende, klatsche ein bisschen Applaus und sage mal Tschüss, Servus und macht's gut.